11, sagt Gelbert und wiederholt das noch einmal, als müsse er sich vergewissern. Margie, ja, aber sie hat wieder ihren Geburtsnamen angenommen, Gervais. Hat gemeint, sie hätte es satt, ständig gefragt zu werden, wie man den Namen Coughlin richtig ausspricht, sagt er nicht. Sobald man sich vorgenommen hat, nicht zu quasseln, wird es immer leichter. »Ach, wurden Sie nicht mal verhaftet, weil Sie Ihre Ex-Frau gestalkt haben?« fragt Davis wie nebenbei. Ball regt sich, aber Danny legt dem Anwalt eine Hand auf den Arm, bevor er etwas sagen kann. »Nein, ich wurde verhaftet, weil ich gegen das von ihr erwirkte Kontaktverbot verstoßen habe und wegen Ruhestörung. Die Anschuldigungen wurden fallen gelassen. Von ihr.« »Prima. Und jetzt kommen Sie beide gut miteinander aus.« Das sagt Davis mit Wärme, als wäre es eine so bedeutende Leistung wie ein Friedensschluss zwischen Russland und der Ukraine. Danny zuckt mit den Schultern. Besser als in unserem letzten Ehejahr. Bei meinem Besuch haben wir zusammen Mittag gegessen und ich habe an ihrem Auto den Blinker repariert. Durchgebrannte Sicherung. Ja, stimmt. Wir kommen miteinander aus. »Okay, das ist gut, das ist wirklich gut«, sagt Davis warm und mit großen Augen. »Können Sie mir jetzt erklären, wie in Ihrem Pickup die Fingerabdrücke von Yvonne Wicker ans Armaturenbrett gekommen sind?« Danny überdenkt die Frage und macht sich bewusst, dass er sich in einem Verhörraum befindet und nicht in einer Gefängniszelle. Er grinst Davis an und sagt, »Ihre Nase wird immer länger.« »Sie halten sich wohl für unheimlich schlau, was?« sagt Gelbert, der immer noch vor dem Poster steht. Davis wirft ihm einen Blick zu, woraufhin er gleichgültig mit zwei Fingern nach ihr schnippt, was wohl bedeutet, dass sie weitermachen soll. 1, 3, 6, sagt er völlig ohne Zusammenhang. Jedenfalls kann Danny keinen erkennen. »Wie mein?« »Nichts. Erzählen Sie Ihre Geschichte einfach weiter.« Mit einer leichten Betonung auf Geschichte. »Sie haben ein kleines Problem mit Ihrem Temperament, oder nicht, Danny?« sagt Davis. »Früher habe ich zu viel getrunken, aber das ist vorbei.« »Das ist keine sehr aussagekräftige Antwort«, sagt sie in vorwurfsvollem Ton. »Wenn wir Ihre Ex-Frau fragen, was wir tun werden, was wird die über Ihr Temperament sagen?« »Sie wird dasselbe sagen wie Sie gerade, nämlich, dass ich ein Problem mit meinem Temperament hatte, in der Vergangenheit.« »Ach, und jetzt hat es sich völlig verflüchtigt? Tatsächlich?« Sie wartet, Danny sagt nichts. »Haben Sie sie mal geschlagen?« »Nein.« Weil es die Wahrheit ist, zwingt er sich hinzuzufügen, »einmal habe ich sie am Arm gepackt, hat einen blauen Fleck hinterlassen, das war kurz, bevor sie mich rausgeschmissen hat.« »Am Hals haben Sie sie nie gepackt?« Davis lächelt und beugt sich vertraulich vor. »Na, sagen Sie ruhig die Wahrheit, auch wenn's weh tut.« »Nein.« »Und vergewaltigt haben Sie sie auch nie?« »Hey, jetzt hören Sie mal«, mischt Ball sich ein. »Respekt, schon vergessen?« »Ach, die Frage muss ich stellen«, sagt Davis. »Schließlich wurde Yvonne Wicker vergewaltigt.« »Ich habe meine Frau nie vergewaltigt«, sagt Danny. Nicht zum ersten Mal ergreift ihn ein Gefühl der Unwirklichkeit. »Ich hab euch doch geholfen«, denkt er. »Ohne mich würde die Frau immer noch einem streunenden Hund als Fraß dienen.« »Wann waren Sie eigentlich das letzte Mal in Arkansas City?« Der plötzliche Schwenk fühlt sich an wie ein Peitschenhieb. »Bitte? Ich war im ganzen Leben noch nie in Arkansas.« »Ich rede von Arkansas City in Kansas, an der Grenze zu Oklahoma.« »Da war ich auch noch nie.« »Nein.« »Tja, mittels Unfalldatenspeicher in Ihrem Wagen können wir das leider nicht überprüfen, weil sowas erst in der nächsten Baujahrreihe in den Toyota Tundra eingebaut wurde. Aber auf Ihrem Handy können wir es durchaus sehen. Oder etwa nicht?« »Sehen wir, wie es hier weiterläuft«, wiederholt Danny. »Wie steht es mit Honeywell? Das liegt ebenfalls in Kansas.« Danny schüttelt den Kopf. »Von dem Ort habe ich zwar gehört, war aber nie da.« »Und was ist mit der Gas-and-Go-Tankstelle an der Kreuzung von Interstate 35 und der 166? Waren Sie dort mal?« An der bestimmten Tankstelle vermutlich nicht, aber die sehen bekanntlich alle ziemlich gleich aus, oder? Vermutlich nicht. Also hören Sie, Danny, das hier ist eine ernste Sache. Wenn das eine Gas-and-Go-Tanke in Honeywell ist, war ich nie dort.